Erdnussbutter! Erdnussbutter drauf auf meinem Sandwich! Erdnussbutter! Erdnussbutter, denn ich bin so damn rich! Erdnussbutter, American Sandwich! Ich hab viel Geld, du hast keine Sandwich! Auf dem Toastbrot ist die Erdnusscreme drauf! Ich bin so reich, dass ich mir Erdnusscreme kauf! Ich sip Kaffee plus ich smoke ne Mental Newport! Ist es keine Erdnussbutter, eat ich im Food Court! KFC, Burger King, McDonald's, Subway! Ich war mit dem Bentley, du fährst mit dem Subway! Ich mach dich platt, ey, denn du hast keine Peanut Butter! Ich hab den straighten Cashflow, denn ich bin ein Straßenhustler. Diese Erdnusscreme importiere ich aus den Staaten. Ich habe Erdnusspflanzen drin in meinem Garten. Du spielst den Harten, doch hast keine Erdnussbutter. Deshalb bring ich dich unter die Erde, Opfer. Hustensaft, Jüngling, ist ein Peanut Butter Sandwich. Denn er ist so übertrieben damn rich. Erdnussbutter. Erdnussbutter drauf auf meinem Sandwich! Erdnussbutter! Erdnussbutter, denn ich bin so damn rich! Erdnussbutter! Erdnussbutter drauf auf meinem Sandwich! Sandwich! Erdnussbutter! Cheer! Money Boy! Erdnussbutter, denn ich bin so damn rich. Deine Mama Sandwiches, aber nicht bei Subway, sondern mit mir und ihrer Tochter auf ne Yacht, ey. Die Erdnussbutter ist von Skippy, Bruder. Dazu sippe ich eine Strawberry Soda. Ich hol den Obi-Spaten und grabe ein Loch für dich. Werfe deinen Dad-Body in das Loch, du Bitch. Früher war ich rich, heute bin ich doppelt rich. Bald schon bin ich Bill Gates rich, hoffentlich. Peanut Butter Skippy, manchmal auch von Peter Pan. Und die Sprites, die ist wieder einmal lila Fam. Ich iss Erdnüsse, so wie dieser Super Goose. Sippe diesen Tropicana Orange Juice. Was willst du machen, wenn ich auftauche und den Traubentabak aus dem Shisha-Schlauch rauche? Ich hab die Qual der Wahl, ob ich Lamborghini oder Aston Martin fahr. Erdnussbutter! Erdnussbutter drauf auf meinem Sandwich! Erdnussbutter! Erdnussbutter, denn ich bin so damn rich! Erdnussbutter! Erdnussbutter drauf auf meinem Sandwich! Erdnussbutter! Erdnussbutter, denn ich bin so damn rich!